So, wir kommen wieder zum ersten formalen Punkt, dem Beschluss des letzten Protokolls vom 6. April 2015. Ich müsste mal gucken, ob noch offene Punkte drin sind. Flo hat sich bereits dafür entschieden, das abzunehmen. Und ja, Marcel, wenn du was dazu sagen willst, bitte. Nö, alles gut. Ja, Andro, versuch mal in den Chat was zu posten, ob du für die Abnahme oder gegen die Abnahme bist. Ansonsten werde ich dich als Enthaltung. Es ist, glaube ich, nie relevant. Also ich habe gerade nochmal reingeguckt. Es sieht nie nach größeren Versäumnissen durch unsere Seite aus. Damit bin ich auch für die Abnahme. Und Andro ist ebenfalls dafür. Sehr schön. Gut, damit einstimmig mit einem mehr als anwesend angenommen. Besten Dank. Damit haben wir es 20.42 Uhr und wir kommen zu den Berichten. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Ich war zur Vorsitzendenkonferenz da in Göttingen, die kleine Marina. Dann war ich nochmal mit der Lilly auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Ansonsten war ich ein bisschen arbeiten, habe mich mit den Freifunkern in Meißen getroffen und mit den Freifunkern in Dresden wenigstens online kommuniziert. Und wir haben Wahlkämpfe für Meißen geplant in den letzten Tagen und gestern war ich 2 Stunden bei den Neustadtpiraten. Ja, bei Marc steht nicht drin, trägt er dann hoffentlich nach, kann ja gleich weiterreden. Sehr schön. Ja, Andro war beim Schatzmeister Mumble, hat den Rechenschaftsbericht 2014 inzwischen hoffentlich fast fertig. Mails OTRS und war physisch anwesend beim LPT in NRW, Andro? Das finde ich ja mal interessant. Ansonsten, Flo war in Brüssel, da war Marc auch. Und hat mir versprochen, nochmal. Oh, hi Marc! Einen etwas größeren Tätigkeitsbericht zu schreiben. Oh, krass. Schöne Stimmung hoffentlich gewesen in NRW. Und bedankt sich nochmal an Andro für die unkomplizierte Unterstützung wegen der Endabrechnung. Müsst ihr nochmal telefonieren. Und Flo ist gerade in Berlin bei der linken Woche der Zukunft. Und wird dann hoffentlich darüber auch nochmal ein bisschen länger berichten. Jo, dann würde ich erstmal an Marcel übergeben für seinen Bericht. In der Zeit kann sich Marc nochmal kurz sammeln und dann darfst du. Ja, ich habe jetzt so nicht wirklich was reingeschrieben. Ich habe, was habe ich denn gemacht? Also ich war im Ortsparat Neustadt und ansonsten muss ich nochmal meinen Terminkalender genau gucken. Mit Mitgliederzeugs habe ich ein bisschen was gemacht, waren ein paar Austritte und Eintritte, die zu bearbeiten waren. Und ja, ich bin auch gerade dabei, die ML-Moderation auf die ganzen Landeslisten zu hauen. Ja, so viel von mir. Ich trage das aber nochmal nach. Das steht dann im Protokoll ordentlich drin alles. Gut, sehr schön. Marc, bist du inzwischen angekommen? Jo. Sehr schön. Marc hat auch die Abstimmung oben nur nachgeholt, damit vollkommen einstimmig das letzte Protokoll abgenommen. Und bitte deinen Bericht der letzten 2,5 Wochen. Ja, naja, Vorstandsklausur. Dann ein bisschen Beigerei um die Mail mit dem LSG, das habt ihr ja alle mitgekriegt. Fahrt nach Brüssel und mal immer noch einiges an IT und ein bisschen Absprache mit dem Sir wegen was für Nutzungsbedingungen für E-Mail aufsetzen und so. Das würde ich euch, wenn ich es zusammengeschrieben und mit dem Sir abgestimmt habe, nochmal vorstellen, bevor wir das dann quasi verabschieden. Ich würde vorschlagen, dass wir dazu einen Vorstandsbeschluss dann demnächst machen. Ich denke, in 2 Wochen ist das fertig. Jo, klingt soweit gut. In Brüssel warst du ohne, habe ich jetzt, glaube ich, nicht mit aufgeschrieben. Ja, in Brüssel war ich auch. Jo, und dann kommen wir zum Aufgabentracking. Oh, bei mir immer noch die beiden auf den Punkt vom letzten Mal mit der Auswertungen der Ergebnisse der LAVO-Klausur habe ich bereits angefangen. Eins davon findet ihr auf vorstand.pirat-sachsen.de. Paste ich gleich mal rein. Und das zweite war ja die Mail wegen Pressearbeit. Die dürfte jeder von euch gekriegt haben. In sein Mail-Postfach wollte ich jetzt nie so offen auf irgendeinem Blog hauen. dachte ich, ist bei Mitgliedern besser aufgehoben als bei der breiten Masse. Deswegen halt die Lösung, also würde ich dann gleich mal in Progress draus machen. Ansonsten, ja, für die Mitglieder aus den verwaisten Verbänden, wie gesagt, wir hatten ja mit Marcel schon mal angefangen, da im Erzgebirge, war das im Erzgebirge, Marcel, in Schneeberg, mit Schneeberg, ja, oder? Ja, ja. Eben Mitglieder anzuschreiben in Sachen, wo halt direkte Anfragen an die Leute da kamen, an die Ex-Vorstände da kamen und ob die sich da beteiligen wollen, das hat bisher nie zum Erfolg geführt, also das scheint eine Methode zu sein, die hat nie funktioniert. Dummerweise können wir Lime Survey gerade nie nutzen. Das war nämlich meine Hauptintention, da wir dafür gerade keine gültigen datenschutzrechtlichen Regeln haben. Und ja, da bin ich eben gerade ein bisschen ratlos. Könnten wir dann später nochmal drüber reden. Müssen wir auch. So, ansonsten bei Marc die üblichen Sachen, die sich aufgrund von Datenschutzproblematiken ein bisschen hinziehen. Das sind die beiden Mailinglisten, die noch weg müssen. Und ja, der Umzug der ganzen Server-Webseiten, wie ist da der Stand? Die VM dafür ist fertig, die VM für Mail bin ich gerade drüber. Ich muss jetzt mal dann ein bisschen anschreiben und gucken, wie wir das da reinprügeln. Okay, die VM gibt es schon, aber die ist noch, also der Mail-Server ist halt noch nicht konfiguriert fertig. Okay, gut, schreibe ich gleich nochmal um. Ansonsten Ansprechpartner hast du ja hoffentlich in allen Bereichen. Thomas Grafe halt in Dresden ist es da, der Marc und der Marcel. In der Piratenzwickau hast du ja selber. SOE ist das ohne eine bekannte Person. Ne? Und in Görlitz ist dort der Vorstand der Ansprechpartner. So, Flo hat irgendwas in den Link reingepastet. Bei Work in Progress zu Brüssel, auch so ist es ja abgeschlossen. Das könnten wir mal ändern, weil da war jetzt inzwischen. Zu der Auswertung des PolDS-Protokolls hatten wir ja auch auf der Klein Marina eine, ich nenne es mal Unterredung. Also es ist sehr umstritten, was da so passiert ist. Ja, deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm, wenn Flo das jetzt nicht mal öffentlich und ausgearbeitet uns vorträgt. Und ja, viel wichtiger ist das Grundsatz, oder kann das Programm zweiwöchentlich statt der LAFO-Sitzung, werde ich im Anschluss gleich nochmal schreiben, dass das nie komplett hinten runterfällt, weil da ist Work in Progress eigentlich inzwischen ein bisschen übertrieben. Das ist eigentlich eher offen. Und Anro hat gerade noch ergänzt, ach nee, Marc hat gerade noch ergänzt, Abrechnung Brüsselfahrt mit Anro. Anro, du kannst uns ja hören, ihr habt hoffentlich gegenseitig eure Telefonnummern, weil ohne Telefonieren wird das, glaube ich, schwierig. Ich habe mit Anruhr auch gestern schon telefoniert und eben in groben Zügen geschildert, was wie gelaufen ist. Und es geht eigentlich darum, dass wir damit rechnen, dass jetzt quasi noch ein bisschen Geld übrig ist. Und da das ja nicht dem Landesverband gehört, sobald die Erstattung von Julias Office eintrifft, wenn Jill das überwiesen hat und Anruhr genau weiß, was wir von denen gekriegt haben, sehen wir, was da eventuell noch übrig ist. Und dann geht es darum, das an die Leute zu verteilen, die die weitesten Anreisen hatten, bis zu den jeweiligen Bus-Aufsammelpunkten. Da war zum Beispiel ein Slowake dabei, der dann mit dem Zug nach Prag gefahren ist vorher. Weil behalten können wir das Geld halt nicht. Ja, ist klar, das wäre ja Unrecht. Das steht den Leuten zu für ihre Anreise. Das ist richtig, das ist gut. Und die Lösung finde ich auch gut. Gut, dann kommen wir zu Marcel. Marcel, Fehler in der Mitgliederdatenbank, denke eine Daueraufgabe fürs ganze Jahr. Beauftragung für die Beantragung von Zugängen in der Verwaltungssoftware. Stand? Ja, also laut meinen Tickets, wie gesagt, ich wollte jetzt demnächst mal nochmal alle anschreiben, genauso wie auch mit den Ergebnissen von Verwaltungstreffen, das ist irgendwie so ein offenes To-Do, ich hoffe, das ist irgendwann mal weg, aber halt nochmal alle anfragen, weil rein theoretisch laut meinem Ticket System sagt mir halt, dass alle jetzt theoretisch alles haben müssten. Auch die Verlängerung vom Sebastian sollte auch durch sein. Aber wie gesagt, ich muss nochmal alle direkt anfragen, ob das auch alles läuft und klappt. Okay, schreibt dir das mal ganz oben hin. Das wäre blöd, wenn das hinten runterfällt, weil dann verlieren Leute ihre Zugänge und können dann noch schlechter arbeiten. Deswegen. Na, Tickets sind. Die Tickets sind ja alle erstellt und mir wurde jetzt auch halt sozusagen die Benachrichtigung gegeben, dass die Tickets auch alle abgearbeitet wurden. Also Tickets wurden alle so oder so schon gestellt. Also das ist kein Thema. Okay, gut. Das ist erstmal beruhigend. Ja, und bei Anro Work in Progress Rechenschaftsbericht und dort offen Abrechnung Brüsselfahrt mit Flo. Doppelt hält bekanntlich besser, wenn es beide drinstehen haben, gucken vielleicht beide irgendwann mal rein und denken dran. Umso eher, umso schöner. Gut, damit haben wir es 20.51 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt, Formales und Anträge. Okay, doppelt hält trotzdem besser. Gut, alles klar, wir hatten mal wieder keinen Umlaufbeschluss, das heißt keinen abgeschlossenen und auch keinen offen. Deswegen kommen wir direkt zu den Anträgen und ich muss euch schon wieder mit einer Enttäuschung kommen. Ich habe Daniel nochmal gebeten, bei Akubis nochmal direkt anzurufen, denn außer der dritten Entschuldigungs-E-Mail, dass man es schon wieder vergessen hat, das zu besprechen, ist leider nach wie vor nicht passiert. Und ich habe heute nochmal mit Daniel telefoniert. Er bittet erneut, das wieder zu vertagen, wenn ihr das nie inzwischen alle für blöd haltet. Ich kann es halt nie ändern. Ich weiß halt ohne, dass das .next-Projekt von denen droht zurzeit zu scheitern, weil es halt nie wirklich voll finanziert ist. Deswegen kann ich es umso weniger verstehen. Aber ich hoffe einfach, dass sie den Ernst der Lage da erkennen und sich hoffentlich nächste Woche bei mir melden. Gibt's Gegenrede gegen wieder verschieben? Oder wollt ihr abstimmen und das Ding damit kicken? Sorry, ich war gerade unten am Tippen. Sag mir mal eine Zeile. Also, die Zeile ist 132, Projekte bestimmt zum Comic. Tja, du hast jetzt nichts von denen gehört. Das heißt, die haben uns nicht weiter geantwortet. Genau, ich habe vor 2 Wochen am Samstag auf der kleinen Marina, weil die letzte Antwort vom März war, nochmal eine Mail geschrieben und habe gesagt, hier Jungs, habe auch das Konzept nochmal ein bisschen genauer umrandet, habe aber auch gesagt, dass ich auch ansonsten für alles offen bin. Ansonsten habe ich halt die 3 Entschuldigungs-E-Mails, die stammen aber alle aus dem März, dass sie es vergessen haben. Ich weiß halt nie, wie oft die sich treffen. Wenn die sich halt nur einmal im Monat treffen, dann treffen die sich halt erst nächste Woche wieder. Aber bisher ist der Kontakt soweit abgebrochen und ich habe jetzt gestern heute nochmal mit Daniel Konrad da geredet und er hat halt gemeint, er würde bei denen nochmal nachtelefonieren, aber das ist so mein Stand soweit. Mein Vorschlag wäre, wir nehmen das von der Agenda und sich melden, heben wir es wieder drauf. Finde ich okay. Jemand was dagegen? Nö. Gut, alles klar. Dann hier soweit runter. Und wir machen weiter mit dem nächsten, dem ich keinen Antragstitel gegeben habe. Der nächste Antrag ist nämlich von mir. Und zwar geht es hier um einen Freifunkserver. So, kurz der Antrag, da ist ein Link drin, da ist ein Server drin, den haben die Freifunker sich in Dresden ja selber rausgesucht und würden den halt gerne haben. Hintergrund ist, die haben derzeit bloß 2 bei Freie Netze e.V. und das reicht halt für den derzeitigen Stand des Ausbaus wahrscheinlich nicht mehr. Wenn wir demnächst wirklich nochmal 50 weitere Router verbauen, dann ist das, was die haben, zu wenig. Hätten halt gern mal einen ordentlichen professionellen. Und naja, nie ganz ohne Hintergrund und mit einer eventuell neu auftretenden Gesetzesänderung und einer eventuellen Partei, die ja mal irgendwann als ISP auftreten könnte, halte ich es nie für die schlechteste Idee, wenn wir die 173.88 in die Hand nehmen und den Server für 12 Monate stemmen. Ab dem nächsten Jahr würde dann jemand anders das kofinanzieren, also die weitere Finanzierung da übernehmen, falls wir das dann nicht mehr wollen. Das wäre halt insofern gesichert, dass sie den weiter nutzen können. Ja, und dann bitte, Flo hat schon dafür abgestimmt, aber das soll eure Meinung nicht beeinflussen. Ich eröffne gerne hier die Diskussion. Achso, Anno Budget ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Freifunk. Genau. So, Marcel hat inzwischen auch dafür abgestimmt und nun auch Marc. Da es mein Antrag ist, bin ich natürlich ebenfalls sehr dafür. Würde Anro noch bitten, da er ja als Schatzmeister irgendwie Veto einlegen kann, eventuell mal über den Mumble-Chat seine Meinung dazu kundzutun. Nicht, dass wir das jetzt hier als abgenickt und angenommen annehmen und am Ende vetest du hier noch. Du willst den Spaß jetzt für 12 Monate haben. Denk dran, dass das Budget öffentlich. Man hört dich nicht, du bist zu leise. Also ja, ich möchte das Ding für 12 Monate haben. Okay, dann müssen wir halt so viel von dem Budget ins nächste Jahr mit rüberschieben. Ach so, weil das dein Budget aus dem nächsten Jahr schon ist, oder? Genau. Okay, würdest du das finanztechnisch irgendwie so auf die Reihe kriegen, dass wir das Geld dafür trotzdem zur Verfügung stellen können? Ja, kriegen wir hin. Sehr, sehr, sehr, sehr dolle lieb von dir. Danke, Andro. Ich nehme das mal als nicht abgelegtes Veto und würde mal sagen, dass wir damit das Ding hier beschlossen haben. Und das Ding ist aber unser, ne? Oder? Korrekt, das bleibt nur unsere. Da kriegt Marc die primären Zugangsdaten für und die würden halt gerne welche haben, wenn wir die denn zur Verfügung stellen. What? Wait. Erklär mir das mal nochmal genauer. Wir mieten einen Server irgendwo und geben dann Root an Freifunk oder was? Genau. Ja. Können wir machen, dann sollte ich das doch vielleicht eher machen, oder wie sieht das aus? Ja, die wollen halt nur, dass genau das Produkt da bestellt wird. Das wäre denen relativ wichtig, weil die der Meinung sind, dass das mit freien Netze e.V. haben, die sich da abgestimmt, dass das genau der Richtige ist. Wenn du denselben irgendwo anders in derselben Konfiguration findest, ist das okay. Aber das ist genau der, den die haben wollen, nach einem Monat suchen. Bei dem Preis sage ich... Machen wir genauso, wie die das haben wollen. Aber ansonsten wäre das ja, also bei Umsetzung verantwortlich, würde ich dich mal mit dazu schreiben, weil ohne dich wird das nie funktionieren. Ja gut, dann muss ich aber natürlich auch dafür sorgen, dass da ein Betriebssystem draufkommt. Da müsste ich vielleicht mal noch wissen, was die wollen. Hast du da mal Kontakt zu denen? Jo, ich rufe Stefan Kleinmogen an und dann kann ich dir das Kleinmogen schreiben. Ja, ich brauche eigentlich erstmal nur eine E-Mail oder so. Gut, dann schicke ich dir den gleich weiter. Ist relativ einfach. Gut, sehr schön. Angenommen ist es trotzdem. Ich habe Andro jetzt einfach mal als Stimme nicht abgegeben gewertet, weil ich nie genau gehört habe, ob du dafür, dagegen oder enthalten bist. Es ist aber auch egal, muss ich ja in dem Falle leider sagen. Und wir kommen zum nächsten Antrag, dem Antrag zum Bundespressetreffen. Und zwar ist es ein Antrag von Jan Schaper. Den sehe ich nicht bei den Zuhörern, aber den habe ich vor 2 Wochen getroffen. Er hat folgendes Anliegen. Er würde gerne, dass wir das Pressetreffen am Samstag, zu dem ich übrigens mit inzwischen 3 Leuten auch hinfahre, etwas bezuschussen. Irgendwie hat sich der Bund wohl da ein bisschen weit rausgelehnt und eine ziemlich große Summe zugesagt. Und wird ein paar Vorträge geben, wird ein bisschen Diskussionen über Presse geben. Und hat da 5 Summen genannt, 100, 200, 300, 400 oder 500 Euro. Begründung dazu ist, die Pressearbeit ist ein nicht unwichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Diese muss für die gesamte Partei dringend zu mehr Gemeinsamkeit verändert werden. Der Bundesverband hat aufgrund der Weitergabe von Mitgliedsbeiträgen und Parteienfinanzierung nicht ausreichende Mittel, um solche Treffen alleine zu finanzieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2.300 Euro. Zusatzinfo, sollten finanziellen Mittel nicht ausgeschöpft sein, so kann eine Rückzahlung erfolgen oder das Geld für sinngleiche Anschlussveranstaltungen weiterverwendet werden. Die Höhe der finanziellen Unterstützung wegen der Landesvorstand vor Behandlungen mit einem Meinungsbild festlegen, sollten Bedenken wegen der GO bestehen, bitte ich um Ablehnung dieses Antrags und Neueinbringung des Antrags mit Feststeller, somit durch ein LAFO-Mitglied. Flo schreibt dazu als erster, weil er hat sich dazu als erster geäußert, dass er für 100 Euro ist, weil bei 2.300 Euro durch 16 143,1 rauskommt und Sachsen mit seiner etwas geringen Größe natürlich etwas weniger dazu geben sollte wie die größeren Verbände. Ja, soweit der Antrag und ich eröffne mal die Diskussionsrunde. Ja, was Flo sagt. Was Flo sagt. Also ich weiß aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die schon den großen Teil dazugeben. Wir fahren ja diesmal auch wirklich hin. Ich bin auch für die 100 Euro. Alles andere halte ich für übertrieben, weil wir sind da einfach nicht groß genug für, ist so. Und ich glaube, dass Anruhr das hinkriegt, falls hier irgendwelche Beträge übrig bleiben, mit dem Stefan zu klären, dass wir die dann entsprechend zurückbekommen. Gut, sehr schön. Es haben bereits drei Leute abgestimmt, und zwar Flo schon in Abwesenheit dafür, Marc ebenfalls dafür und auch Marcel dafür. Es handelt sich wieder um Finanzen, also es wäre wieder ganz, ganz toll, Anruhr, wenn du nochmal sagen würdest, dass du hier dafür bist oder kein Veto einlegst. Lieber Landesvorstand, wir haben ein Budget, Presse. Da schiebe ich das einfach rein, die 100 Euro. Hat das jemand verstanden? Hat das irgendjemand von euch verstanden, was Anro gesagt hat? Ich habe es nie gehört, es war zu leise. Ja, nee, es war irgendwie ein bisschen leise, ja. Also nochmal, wir haben ein Budget, Öffentlichkeitsarbeit, SGÖ. Da fliegt das einfach rein. Wir haben Budget, Öffentlichkeitsarbeit und da passt das rein. Sehr schön, denke ich auch. Da wollte ich nämlich auch die Fahrtkosten am Samstag für finanzieren. Wenn da jemand Probleme hat, müsste ich jetzt hier nochmal einen Antrag dafür einreichen. Das habe ich nämlich vergessen. Gut, das nehme ich mal als nicht eingelegtes Veto und damit unten nochmal irgendwo genau Budget Öffentlichkeitsarbeit. Danke Marcel, schön festgehalten. Der Antrag ist damit angenommen. Umsetzungsverantwortlich wäre dann Amro für die Überweisung des Geldes und der Abklärung, wo das hin soll. Sehr schön und wir kommen zum nächsten Antrag. Der beschäftigt sich mit deiner Mailschlacht und soll da wirklich wahrscheinlich ein Ergebnisvorschlag sein, oder? Ich lese einfach mal vor, weil beantragt ist das vom kompletten Landesschiedsgericht, von dem ich niemanden anwesend sehe und deswegen würde ich den einfach mal kurz vorstellen. Titel ist prinzipielle Vereinbarkeit des Wahlamtes als Ersatz, in Klammern Richterin des Landesschiedsgerichtes mit allen Beauftragungen. Antragsteller Norbert Engemeier, Thomas Lorinci, Knut Michael Henry und Bernhard, fehlt der Nachname. Ja, wir kennen aber alle. Der Landesvorstand der Piratenpartei Sachsen erkennt Folgendes an. Erstens, gemäß der Satzung der Piratenpartei Deutschland und der Piraten Sachsen sind einzig die in Paragraph 3 Absatz 6 der Schiedsgerichtsordnung in Klammern SGO beziehungsweise Paragraph 14 Parteiengesetz in Klammern Parteien G genannten Tätigkeiten mit der Tätigkeit als Ersatzrichterin des Landesschiedsgerichtes unvereinbar. Die Tätigkeit von Mitgliedern des Landesverbandes Sachsen als Ersatzrichterin des Landesschiedsgerichtes ist keine Begründung zur Aufhebung von Beauftragungen jenseits in Paragraph 3 Absatz 6 SGO genannten Tätigkeiten. Drittens, ob Besorgnisse der Befangenheit, welche aus Beauftragung einzelner Richterinnen des Landesschiedsgerichtes erwachsen, begründet sind, entscheidet allein das Gericht. Dabei würdigt das Landesschiedsgericht die Rechte des Landesvorstands, zu etwaigen Besorgnissen der Befangenheit Stellung zu nehmen, beziehungsweise eine solche anzuzeigen, insofern der Landesvorstand am jeweiligen Verfahren beteiligt ist. Der Landesvorstand beschließt, den vorgenannten Beschlusstext auf der Mailingliste der Piraten Sachsen zu veröffentlichen. Zusatzinfo, die antragstellenden Richter des Landesschiedsgerichtes erachten obige Klarstellung für notwendig, da sie den letzten Äußerungen des Landesvorstands für missverständlich halten und sie das Vorgehen, die Aufhebung einer Beauftragung mit der Annahme des Wahlamtes als Ersatzrichterin des Landesschiedsgerichtes zu begründen, für geeignet halten, zukünftige Kandidaten für dieses Amt abzuschrecken. Zumindest bei den Zusatzinfos muss ich erstmal zustimmen. Und Marc hat sich als erster geäußert, auch wenn es schon zwei Leute abgestimmt haben, deswegen übergebe ich mal das Wort an dich. Ich bin ja gerade beim Tippen. Ich habe das ja auch schon mehrfach erläutert, auf der Mailingliste, auch Norbert gegenüber persönlich. Also erstmal ganz grundsätzlich sind wir als Landesvorstand in der Vergabe von Beauftragungen frei. Ja, das heißt, eigentlich müssen wir nicht unbedingt begründen, warum wir eine Beauftragung vergeben oder entziehen. Dass das zum guten Ton gehört, das trotzdem zu machen, steht auf dem anderen Blatt. Ein mögliches Kriterium. Auch für einen Landesvorstand kann in meinen Augen sein, wenn zu erwarten ist oder abzusehen ist, dass eine bestimmte Beauftragung vielleicht kontroverse Diskussionen nach sich ziehen könnte, wie bereits schon in der Vergangenheit geschehen. Und dann kann das durchaus ein Grund sein, um zu sagen, nein, diese Person möchten wir jetzt auf dieser Beauftragung nicht haben. Und ich möchte mir dieses Mittel nicht aus der Hand nehmen lassen, genau diesen Punkt auch in einer Betrachtung mit einzubeziehen. Und das ist das, was das LSG hier vorschlägt. Mich stört also in diesem Antrag tatsächlich nur ganz genau dieser Absatz 2 oder dieser Punkt 2. So, Flo hat diesmal nicht geschrieben, deswegen frage ich dich erstmal, Marcel, möchtest du gerne etwas dazu sagen? Naja, also im Prinzip ist halt das, der Antrag sagt ja im Prinzip halt das halt, was wir eh halt schon mehr oder weniger halt machen. Also wir haben ja nie gesagt, dass, wie Marc auch schon sagt, wir haben ja nie gesagt, dass das Landesschiedsgerichtsamt halt jetzt der Grund war, die ganze Beauftragung halt, Beauftragung wegzunehmen. Ich würde den Antrag halt einfach zustimmen, weil hier steht jetzt ja, es geht ja nicht darum, halt um sozusagen Neufassungen von Beauftragungen. Das heißt, wenn wir halt Beauftragungen neu beschließen und wenn ich mir halt angucke, wir haben nicht mehr so viele, ganz so viele Beauftragungen, es sind vielleicht auch 3 oder 4 oder so, von denen ist halt keiner Richter. Von daher, wenn wir halt neue Beauftragungen halt beschließen, dann ist das ja sowieso halt auf jeden Fall Thema, wenn da derjenige auch im Landesschiedsgericht ist. Denn von daher bezieht sich das ja jetzt ja im Prinzip halt dieser Punkt, was du gerade meintest, Marc, würde sich ja dann auf die halt, die es jetzt noch gibt. Und ja, von denen ist ja keiner mehr im Schiedsgericht. Und von daher würde es ja im Prinzip halt neu beauftragen. Da würden wir ja sowieso drüber reden in diesem Vorstand, von wegen halt hier, ey, der ist halt Schiedsrichter, wollen wir dem wirklich halt diese Beauftragung geben, dass halt vielleicht der Punkt 2 im Prinzip halt eh halt insofern nichtig ist, weil wenn wir denjenigen die Beauftragung geben, obwohl er am Landesschiedsgericht ist, dann sehen wir ja halt keinen Grund, dass der jetzt auf einmal befangen ist. Und wenn wir das halt sehen und denken, dass es halt nicht funktioniert, dann geben wir ihnen erst gar nicht die Beauftragung. Ja, so. Aber was da in dem Punkt 2 drinsteht, ist, wenn man das jetzt einfach mal hernimmt und auf die Diskussion anwendet, die wir in der geschlossenen Sitzung geführt haben, quasi das Verbot, diesen Grund als Kriterium herzunehmen. Und ich lasse mir sowas ungerne vorschreiben. Die Punkte 1 und 3 sind völlig unstrittig, aber alleine wegen diesem Punkt 2 bin ich persönlich nicht bereit, dem zuzustimmen. So, dann ich mal als Letzter. Krieg gerade einen Anruf. Ich bin ja ein sehr großer Freund in einer ganz bestimmten Sache, die nennt sich Demokratie. Und ein wichtiger Grundsatz von Demokratie ist Gewaltenteilung. Da Exekutive, Legislative und Judikative sind da halt unabhängig voneinander. Exekutive, das sind so quasi wir. Wir sind so hier die Ausführenden. Die Legislative, das ist da der Parteitag. Und die Judikative, das ist unser Landesschiedsgericht. Und aus dem Grund sehe ich Punkt 2 tatsächlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schwierig. Denn wenn wir jemanden exekutiv beauftragt haben und der am Landesschiedsgericht wäre, dann hätte der zwei Ämter inne. Also wenn wir denen jetzt halt irgendeinen Teil unserer Macht quasi per Beauftragung abgegeben hätten. Finde ich aus dem Grund aber sinnlos, weil es nie der Fall sein kann, weil Landesschiedsgericht wird zur selben Zeit gewählt wie der Landesvorstand. Und dementsprechend sind eh alle Beauftragungen bis dahin verfallen und müssten halt neu beschlossen werden. Deswegen kann es gar keinen Grund geben, jemanden die Beauftragung wegzunehmen, nur weil der im Landesschiedsgericht ist, aus demselben Grund, da die Beauftragungen erst vergeben werden, nachdem jemand ins Landesschiedsgericht gewählt worden ist. Deswegen finde ich den Passus im schlimmsten Fall halt unnötig, würde ich aber dem Landesschiedsgericht nie vor die Kandare fahren wollen und das Ding hier ablehnen. Arno, möchtest du noch was Schönes dazu sagen? Das hat also nicht gebracht, dass du dich mit dem anderen Account eingeloggt hast. Also ich bin wirklich nicht gegen das Ding. Ich finde die Formulierung so gut. Und stimme deswegen halt auch dafür. Auch wenn ich verstehen kann, dass Punkt 2 in der Formulierung so nie richtig ist, aber er wird nie zur Anwendung kommen, da aus dem vorhin genannten Grund das einfach nie möglich sein wird. Hast du dich da jetzt gerade wieder rausgelöscht bei dafür? Ich hatte eine Landesschiedsgerichtsordnung im Clipboard. Deswegen. Ich bitte zu entschuldigen. Ich schreibe dann gleich nochmal nach, was ich gerade erzählt habe. Und ja, Anru, ich weiß nicht, ob du uns hören kannst inzwischen, ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist. Falls du nur abstimmen möchtest, dann tue dies bitte jetzt. Dankeschön. Und damit ist der Antrag angenommen und wir kommen zum nächsten Punkt. Achso, klären wir dann, wer das rumschickt oder Ich habe mich schon rausgenommen, also es bleibt bei dir, weil du standest dann als Zweiter drin. okay, alles klar, mache ich dann gleich heute Abend. Auf welche Liste? Sachsen bist du nämlich an. Piraten Sachsen. Okay, das ist die Sachsenliste. Das ist also kein Problem. Mal gucken, ob ich denselben Shitstorm in der Biernte. Nein, das kommt ja von dir, du bist ja nicht böse. Und du lässt auch deine persönlichen Animositäten nicht an anderen Leuten aus. Ah, ich habe es im Nachgang nochmal gelesen. Tut mir übrigens leid, dass ich nicht gleich reagiert habe. War eine internettechnisch schlimme Situation in der Woche. Nee, ich fand's aber gut, wie Marcel reagiert hat übrigens. Danke, Marcel. Ja, kein Problem. Ich dachte, ich kann irgendwie da so ein bisschen irgendwie Ruhe machen und nochmal so erklären, wie aus meiner Sicht sozusagen. Und danach war ja dann auch, glaube ich, auch Schluss. Das hat vielleicht wirklich ein bisschen was gebracht, ja. Jo, denke ich auch. Wollte mich auch gerade nochmal bei dir bedanken, Marcel, weil das war echt nicht in Ordnung. Also wie die Diskussion gelaufen ist, hat mir überhaupt nie gefallen. Und das muss auch nicht sein. Und ja, wir sollten alle ein bisschen öfters mal da drauf gucken, weil das war dann doch schon ein Punkt, wo das nie so gelaufen ist, wie sowas laufen sollte. Mit ordentlicher Kommunikation hatte das meines Erachtens nicht mehr zu tun. Wobei ich ja zugeben muss, ich hätte die Mail tatsächlich etwas anders formulieren können, dann wäre es vielleicht soweit auch nicht gekommen. Geschrieben hatte ich die ja schon relativ früh und habe sie ja erst dann auch euch erstmal geschickt, als mich nur noch keine Antwort fertig gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, kann man halt meine nehmen. Da lag die aber auch schon wieder eine Woche zurück. Ich habe die dann einfach nur noch rumgeschickt und dann kam auch keine Reaktion von euch und dann habe ich die auch einfach nur rausgeschickt, ohne die gründlich nochmal durchzulesen. Das hätte ich vielleicht nochmal tun sollen. Ja, aber es ist ja nur letztendlich halt jeder Einzelne von uns hätte da nochmal drüber lesen können. Ist halt ja nicht nur du, du hast ja rumgeschickt, hast ja gesagt, und es waren ja 2, 3 Tage Zeit, wenn nicht sogar noch länger. Von daher steht halt auch, was sie auch geschrieben hat, da steht halt Lafo drunter. Wir waren alle halt, hätten alle da ein bisschen reagieren können oder wie auch immer. Und von daher ist es halt jetzt Vergangenheit gegessen und gut ist. Jo, und wie gesagt, ich triff da wirklich überhaupt nie die Schuld, Marc. Das heißt, da sind wir alle genauso dran. Wenn da irgendwelche Sachen missverständlich formuliert worden, waren, dann hätten wir das alle merken müssen. Ich habe halt auch bloß oberflächlich drüber gelesen. Das ist dann in dem Sinne um mein Versäumnis und überhaupt nie deine Schuld, nur weil du es mal ursprünglich formuliert haben würdest. Also gar nicht. Naja, ist ja jetzt gegessen. Richtig. Der nächste Antrag, den finde ich interessanter. Ja, ebenfalls, ne, diesmal nur von Norbert, diesmal nicht von allen. Norbert ist nach wie vor nicht da, glaube ich. Deswegen lese ich einfach mal vor. Beauftragung zur Mitgliederverwaltung, Veränderung des Beschlusses LV-SSN 2014-11-10-05. Antragsteller Norbert Engemeyer. Der Landesvorstand beschließt die im Beschluss, wie gerade vorgelesen, aufgehobene Beauftragung von Norbert Engemeyer rückwirkend bis zum 4.12.2014, dem Tag der abschließenden Übergabe der Mitgliederverwaltung an Marcel, zu verlängern. Zusatzinfos, der Beschluss zur Aufhebung meiner Beauftragung wurde mir erst zum 28.11.2014 bekannt. Selbst danach wurde mir jedoch von Vorstandsmitgliedern mitgeteilt, dass meine Beauftragung seinen Beschluss nicht inbegriffen, beziehungsweise später, dass die Aufhebung zumindest nicht intendiert gewesen sei. Da die Übergabe der Mitgliederverwaltung von Marcel jedoch erst am 4.12.2014 erfolgen konnte, sind etwaige zwischen dem 10.11.4.12.2014 nötig gewordene und durch mich durchgeführte Verwaltungshandlungen nicht durch eine Beauftragung legitimiert gewesen. Um diese Legitimierungslücke zu heilen, bitte ich um eine rückwirkende Änderung bzw. Neufassung des Beschlusses. Den abschließenden Tätigkeitsbericht mit meiner Beauftragung findet ihr hier. Na, fragen gern per Mail. Hat sich jemand sehr viel Arbeit gemacht? Ich dachte, Marcel, dass wir das schon mal nachgeholt und geheilt hatten. Nee, halt irgendwie halt eben nicht, weil es gab halt dieses Missverständnis halt wegen diesem einen Antrag oder wie auch immer, keine Ahnung. Und deswegen hatten wir das halt auch nie geheilt. Ich hatte dann auch nochmal alles rumgeschrieben, weil ich mit Norbert auch nochmal geschrieben hatte. Und hat auch nochmal alle Protokolle durchgeguckt und wir hatten das nicht nochmal in dem Sinne halt geheilt, ja. Und dann kann ich kurz sagen, also ich denke auch, das hat nicht wirklich notwendig, nicht wirklich halt schädlich halt. Ich vielleicht, ich weiß nicht, ob wirklich nicht notwendig ist, aber vielleicht ist es wirklich besser, weil Mitgliederdaten und sowas und letztendlich war es ja wirklich halt am 4.12. Ja, ich hatte extra auch nochmal mit dem, weil der Norbert nochmal anfragt, extra nochmal in meine Mails geguckt und auch nochmal einen Kalender, wann wir die wirkliche Übergabe hatten und. Und von daher, das Einzige, was wir mal gemacht hatten, war halt dieses Ding mit diesem Verwaltungszugang, aber das war halt eine andere Baustelle. Aber das ist halt auch passt. Also von daher, ja. Nee, es ist tatsächlich nicht formal geheilt, Michael. Ich habe das nochmal nachrecherchiert letztens. Dieser Beschluss, Norbert zu beauftragen, das war noch von dem alten Vorstand irgendwann im Oktober. Und wir haben dann in der Sitzung am, ich glaube, 4.11. in geschlossener Sitzung alle Beauftragungen aufgehoben. Und zur Kenntnis gelangt ist es ja Norbert und auch Bernhard in dem Fall erst ein paar Wochen später. Und selbst da hatte Marcel noch keinen Sedge-Zugang, so dass weil die Übergabe noch später erfolgte. Insofern hat Norbert da völlig recht und ich glaube, das schadet nicht, diesen Beschluss zu fassen. Ich gebe euch beiden recht, habe ich unten nochmal geschrieben. Wie gesagt, ich hatte nur gehofft, dass wir das schon geklärt haben. In dem Fall dann natürlich auch deutlich dafür. Noch Diskussionsbedarf dazu? Amro, magst du abstimmen? Ansonsten dann bitte jetzt. Gut, 3, 2, 1. Ah, er macht was. Es soll, glaube ich, ein dafür werden. Ja, okay. Gut, damit einstimmig angenommen. Ja, formale Fehler passieren, leider. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Dem Antrag von Sebastian Beckert. Und ich schaue. Nein, auch Sebastian ist heute nicht da. Deswegen werde ich den wieder kurz vorlesen. Hi Vorstand, hiermit stelle ich den Antrag an den Landesvorstand der Piraten Sachsen, Demo-Kits für den Landesverband zu beschaffen. Diese Demo-Kits sollten bestehen aus 50 Ordnerbinden, 20 Westen, 3 Megafonen und einem 1000 Meter Absperrband. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Beckert. Und Marcel hat gerade angefangen, deswegen gebührt dir das erste Wort. Ja, also ich war ja auch mit dabei. Also ist halt die Idee, halt wirklich drei Kits zu machen, halt die dann auf Chemnitz, Dresden, Leipzig aufzuteilen. Überall sind halt Demos jetzt halt viel gegen rechts oder pro Asyl und was halt immer rar ist, was ist auch hier bei uns in Dresden halt so, halt Ordner bin, also es ist einfach ein Demo-Kit im Prinzip halt. Und von daher, genau, halt Budget Öffentlichkeitsarbeit wäre das dann halt wieder, dass man einfach halt sowas hat. Das kann man ja auf allen möglichen Demos oder Infoständen halt wirklich halt benutzen. Halte ich für eine gute Idee. Ja, von deswegen wäre ich dafür. Was ich jetzt hier halt nicht so sehe, ist halt ein Budget müsste festgelegt werden, also für wie viel Geld wir dafür ausgeben wollen. Ansonsten bin ich auf jeden Fall dafür. Oh, Korks hat natürlich recht, das Budget fehlte tatsächlich, das muss man auch, glaube ich, ein bisschen benennen. Sollten wir uns mal kurz Gedanken darüber machen? Ich bin gerade nie zum Googlen gekommen. Ich finde das O grundsätzlich gar nicht schlecht. Ist sicherlich was, wo auch mal ein paar Sachen verloren gehen, deswegen ist das vielleicht ein bisschen größer angelegt, obwohl ich jetzt 50 und 20 nie gleich durch 3 teilen kann. Und auch das Absperrband wird vielleicht schwer zu zerschnippeln, aber das kann man ja noch ein bisschen aufteilen. Dresden, Chemnitz, Leipzig finde ich eine gute Idee. Habe jetzt Leipzig und Chemnitz dazu jetzt nie gefragt. Chemnitz habe ich ja hier, das ist recht einfach. Dresden hat gerade schon ja gesagt. Also ich würde gerne mal Marks Meinung dazu hören. Das ist ja ein Kreisverband. Oh, Norbert ist jetzt online. Würde dich ja auch betreffen. Ich finde die Idee ziemlich gut, weil sowas fehlt uns tatsächlich. Megafone weiß ich nicht. Also mir käme es noch ein bisschen auf die Kosten an. Aber die Ordnerbinden, die Westen und Absperrband sind ganz sicher okay, wenn die Megafone nicht zu teuer sind. Auch ich habe keine Ahnung, was so ein Ding kostet. Ja, die Frage, wir müssen auf jeden Fall ein Budget halt irgendwie festlegen und dann kann man ja halt, wenn halt innerhalb von diesem Budget dann die Megafone wegfallen, dann ist es halt so. Aber über das Budget müssten wir auf jeden Fall mal reden. Also ich Aber mir ist das Internet leider gerade sackenlahm, deswegen komme ich gerade nie zur Preisfindung. Norbert schreibt gerade Megafon 25 bis 50 Euro. Das wäre ja nicht so teuer. Hallo, hallo? Jo, also Rockmabinden müssen wir auf jeden Fall in Asien suchen. Da kostet nämlich 50 Stück bei eBay gleich mal 125 Euro. What? Zumindest habe ich das gerade bei eBay eingegeben und das war das Erste, was ich da gefunden habe. Vielleicht sind das aber auch ganz tolle, teure und viel teurer als die anderen. Also ich denke mal, insgesamt sollten da pro Kit so 75, 50 bis 75 Euro rumkommen, oder? Oder wie seht ihr das? Eine Weste in Euro normalerweise im Laden. Oh, eine Ordnerbinde hatte ich eigentlich auch nie mit mehr als einem Euro gerechnet gehabt. Na, also was würdest du denn einen Kit sehen? Also drei Megafone brauchst du pro Kit ja dann wohl nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich hätte jetzt pro Kit gesehen, eben die 20 Ordnerbinden, die sechs Westen und ein Megafon und beim Abschwerband dann halt dementsprechend eine kleinere Länge. Ja, die kriegst du gar nicht, obwohl. Na, 1000 Meter sind schon mehrere von den Dingern, ja, doch. Da kosten auch irgendwie so 100 Meter, kosten da 5, 6 Euro. Vielleicht kriegt man da aber auch größere Rollen und die sind dann billiger, ich weiß es gar nicht. Ich kenne nur den Baumarkt-Scheiß. Grundsätzlich dafür, wir sollten vielleicht uns über die Mengen nochmal unterhalten und sagen, okay, zwei oder von mir aus drei solcher Demo-Kits können wir beschaffen und die sollten ausgestaltet sein mit jeweils bla. Wir könnten das am elegantesten machen, indem wir nicht in diesem Antrag rumfummeln, der uns so gestellt wurde, sondern diesen Antrag ablehnen und einen eigenen formulieren mit den richtigen Zahlen, so wie wir sie gerne hätten. Ja, sehe ich leider auch so. Gute Idee. Gut, dann machen wir das an der Stelle hier kurz. Flo hat dafür gestimmt, der hat an der Diskussion aber auch nicht teilgenommen. Ich bin dann dementsprechend hier dagegen. Marcel ebenfalls. Andro hatte schon angefangen, im Antrag rumzutippen. Marc ebenfalls. Und Andro versucht sich auch gerade einzutragen. Damit ist der hier an der Stelle abgelehnt. Und würde sich jemand von euch erdreisten, den unten umzuformulieren, oder wollen wir das in einer gewissen Frist machen? Bin schon dabei. Sehr schön, danke Marc. Anru, jetzt kannst du an den Zahlen rumfummeln, wenn du willst. So, während Marc fleißig schreibt, komme ich mal zum nächsten Antrag, und zwar dem Antrag ebenfalls von Sebastian Beckert, EP-Postkarten-Urheberrecht. Nein, der ist von mir. Steht da noch Sebastian drin? Sorry, mein Fehler. Habe ich geändert, passt. Sorry. Okay, dann ist nicht so schlimm. Vorlesen kann ich es trotzdem. Du kannst ja weiter oben weiter tippen. Gut. Also von Marc jetzt der Antrag. Beschaffung von Postkarten zum Thema Urheberrechtsabstimmung. Sehr schönes Thema. Hiermit stelle ich den Antrag an den Landesvorstand der Piraten Sachsen, x-tausend Postkarten für den Preis von x Euro zum Thema Urheberrecht drucken zu lassen. Okay, ich glaube, den willst du dann auch noch ausgestalten nach Diskussion. Und zwar geht es. Ist klar, ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt. Julia arbeitet im Europaparlament fleißig an der Reform des Urheberrechts. Hintergrund der Aktion ist es, möglichst großflächig halt Postkarten an Abgeordnete im Europaparlament zu senden oder senden zu lassen. Dafür braucht man die halt, muss die verteilen und dann auf die entsprechende Resonanz hoffen der Menschen, die das Thema gut finden. Hast du irgendwo einen Link? Weil die gibt es, ne? Nein, es gibt keinen Link. Ich habe tatsächlich von, also vielleicht soll ich jetzt mal begründen und was wir fertig mit vorlesen? Ja. Okay. Die Geschichte entsteht daraus, dass Julia ja vom EP quasi die Beauftragung erhalten hat, einen Report zum Thema Urheberrecht zu schreiben. Das hat sie getan, hat das sehr sorgfältig gemacht und hat auch ein paar Vorschläge. Das war tatsächlich auch das Thema der Veranstaltung, die wir dort am Montag besucht haben, als Besuchergruppe in Brüssel. wo unter anderem ja Alexei Alexander und Cory Doctorow da waren. Und in Bulgarien und in Schweden gibt es bereits solche Postkarten. In Schweden hat das Amelia gemacht, die frühere EP-Abgeordnete, und in Bulgarien eine Mitarbeiterin aus Julias Office, deren Namen ich leider nicht weiß. Ist Market weg oder bin ich jetzt weg?